Anfang schuf Gott die Erde, die Menschen und die Tiere, Feuer und Wasser. Dann betrachtete er seine Schöpfung und er sah, dass es gut war. Dann sah er, dass es dunkel war auf seiner Erde. Und er sah herab auf seinen LJ und sagte: Hey LJ, es werde Licht. Dann wollte Gott tanzen. Und er sah herab auf seinen DJ und er sagte: Hey DJ, gib mir deinen Rhythmus. Und jetzt wird es Zeit für unser erstes Gewinnspiel. Fertig machen zum Abschuss. Triebwerkzündung in 5 Sekunden. 4, 3, 2, 1, Zündung. 0, 1, 3, 1. Applaus. Und es werden wieder 500 Bräten gesucht. 10. Okay, Kinder, alles klar. 9. 8. Das ist doch 7. Okay. Auf schwarz. 12. 4. 7. 3. Wir sind drauf. Kann's losgehen? your soul. Feel the music in your heart. You can use more than words. More than words. More than Wir haben 22.36 Uhr. Hallo Nachtschwärmer. Alle Internetfreunde und Chatter, wir treffen uns im Radio Regenbogen-Chat. Meiner geht nämlich nicht, habe ich gerade festgestellt. Alle, wir treffen uns im Regenbogen-Chat. Magic light. Jetzt wird es Zeit, unser Blondie zu begrüßen. Alle anderen Blondies auch, vor allem auch die im Chat. Kelly, hallo. Ich lieb Komma, ich lieb Strich, ich lieb dich und ich lieb mich. Das ist meine Schwester Kelly. Sie ist ganz besonders. Das weiß ich ja. Aber er lässt mich nicht ran. Aber sie hat ein bisschen Stress gerade. Sie steht kurz vorm Hausarrest. Kelly, was ist schon wieder? Oh oh, dann muss ich was tun. Ja. Kelly, fällst du denn schon wieder durch? Sag etwas zu ihr, Al. Das ist nicht gut, Kelly. Und jetzt geh spielen. Also wieder ein schlechtes Zeugnis und da ist wieder der Teufel los bei dir, ne? Also komm schon, Kelly. Irgendjemand in der Schule musst du doch bescheißen können. Du kannst nicht immer in der Unterstufe bleiben. Oh, immer dieser Druck. Kelly, du musst in die Schule gehen. Kelly, du musst bestehen. Kelly, du musst lesen lernen. Wie soll ich denn groß werden, wenn das alles über meinem Kopf hängt? Ach, komm schon, mein Schatz. Ich weiß, dass du bestehen kannst. Du bist ein kluges Mädchen. Genau. Achtung, den ganzen Abend Hochspannung. Hochspannung. Den ganzen Abend. X-Trends ganz neu, auch Friends 2000er Saison. Wir haben 22 Uhr und 43. We'll be right back. Project. Test pressing. Just join the time and feel the power. Just use your time for inspiration. Wir haben gleich 22.52 Uhr. Hallo nach Schwerin. Ja, der Song, die Gruppe nennt sich Test Dressing. Denn ist nichts Besseres eingefallen. Ganz neu. Gibt's aber zurzeit nur auf Vinyl. Und wir treffen uns heute im Radio Regenbogen Chat. Und ich sage Hallo Chatter. Und für alle, die sich neu zugeschaltet haben, komm, stellt euch mal vor hier, Bundys. Ha, ich bin Bud Bundy, der affengeilste Mann der Welt. Ich bin Kelly Bundy. Es freut mich, Sie kennenzulernen. Ich bin Peggy Bundy. Keine falschen Gedanken wegen dem Eheringe bedeutet mir überhaupt nichts. Ja, Peggy, das ist bekannt. Und Al? Al Bundy. Ja. Al Bundy, Al Bundy. Tapfer, entschlossen und mutig. Lang lebe sein Ruhm, lang lebe sein Glück. Lang soll man sich seine Geschichte erzählen. Komm, trommel nicht so hier. Ihr könnt fliegen! Ihr könnt euch verstecken! Radio. Das gibt's nicht! Radio. Doch, das gibt's. Radio Regenbogen. Ein echter Knaller. Thank you. Kelly. Was ist für eine Blondine lang und hart? Die vierte Klasse. Oder woran erkennt man, dass eine Blondine ein Fax versendet hat? Oben rechts klebt eine Briefmarke. Ah, oh, das ist so uralt. Das ist eine olle Kamelle. Aber hier, woran erkennt man, dass eine Blondine am Computer saß? Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Erstens mal, die Maus ist gefüttert. Vor der Maus liegt ein Stück Käse. Der Joystick ist nass. Am Bildschirm ist Tippex. Oder, noch letzte Möglichkeit, im Lüfter stecken Haare. Ja! Danke, das war's. Drei volle Stunde, da gibt's Aktuelles. Jetzt kurz die Auflösung von vorher für das Internet-Gewinnspiel. Ich habe mir jetzt den Tag freigegeben. Mr. Sheffield. Wo sind die Kinder? Das sollte ich wissen, oder? Genau, das müsste nämlich wissen. Das war die Nanny. Das war die Lösung, genau. Bis gleich, Nachtschwärmer. Max Power. Wir haben 23.25 Uhr, das gerade ist Mike Nova, der läuft. Und ich bin in Kehl gelandet, bei der Manuela, ja? Kehl am Rhein. Manu. Ja. So, wir brauchen für dich 500 Briten. Also zweimal Barcelona, einmal mit Rio de la Luna. Das gilt und nur für einmal. Jede Gruppe kann nur einmal drin sein. Ja, also dann weiter. Luna, Lollis, Eifel 65. 66, aber egal. Ja. Weiter. Dann, wie heißt es? Tja, weil ich hab's doppelt immer. Ja, eben, das zweimal Lona war da eben dabei. Müsste passen. Ja. Schade. Tschüss nach Kiel. Wir können auch Eiffel 64 sagen. Das gilt auf jeden Fall. Einige Kandidaten drin gehabt schon, aber ich habe mal vorab gefragt. Jetzt Marc aus Bühl. Ja, Bühl, hallo. Bühl südlich von Baden-Baden. Ja. Lass hören. Also Micky Krause. Genau, mit den zöhnackten Friseusinnen, ja. Dahul, Red 5, ATB, Energy 52, Petson Small, Eiffel 65, Luna. Das reicht! Thank you. Schon ein bisschen älter, aber immer noch ganz, ganz dicht drin. Hypnotic Beat heißt die Gruppe. Funky Divas. Nachschwärmer, was ich wieder hier mitmache mit diesem Kerl. Mit diesem Feigling. Kann ich ja gleich was richtig stellen. Ich bin kein Feigling. Oder können Feiglinge neuerdings 4 Touchdowns in einem Spiel fertig kriegen? Ja, was heißt neuerdings? Vor 50 Jahren war das er. Du weißt, warum das die Feigling zu dir sagen, wegen deiner Tochter. Aber sie hat jetzt die Prüfung bei mir bestanden. Sie ist voll durch. Kelly, sag mal, was für Qualitäten du hast für die Leute. Bei mir sind Männer schon aus dem Koma aufgewacht. Super. Der wahnsinnig beschränkte. Mission Sequence Start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Genau, es geht weiter. Vor diesem Albtraum gibt es kein Entrinnen. Extrem gleich 23.37 Uhr. Vollends Wochenende hier. Wie jeden Freitag mit eurem Charlie bei Radio Regenbogen. Wir treffen uns heute im Radio Regenbogen Chat für alle Chatter. Meiner geht nämlich nicht. Aber wir ändern sowieso die ganze komplette Seite. Es wird alles total geändert. Das muss unbedingt neu tapeziert werden. Und machen wir völlig neue Bilder rein. So, aus Italien Marino Stefano. Auch ein Spezialist, kein Unbekannter, wirklich ein guter Produzent. Genauso wie dein Kollege Mauro Picotto. Der kommt auch aus Italien, ganz dick drin. Der Actionvater. Down. SM Track. Texas calling. Texas calling. Calling. Genau, 23:50 Uhr. Alle nochmal gegrüßt im Chat, der platzt bald aus allen Nähten. Da werden ein paar Leute gegrüßt. Wer Grüße schicken möchte, geht nur per Fax bitte. Ich grüße den DJ Mike alias Magic. Dann hat jemand Geburtstag und das ist ausgerechnet in Merdingen. Das kennen wir doch, ha? Und zwar der Dominik, da musste ich natürlich jetzt sagen, ja, das mache ich. Dominik, du hast Geburtstag. Kelly, gratuliere mal den Dominik. Happy Birthday. Genau. Kelly hat auch bald Geburtstag. Meiner ist im Februar. Ich bin ein Aquarium. Ein ziemlich leeres. Che vi fa impazzire. Okay. wir haben gesagt, ganz dringend, bitte kommen Sie sofort. Unser Hänschen hat ein Kondom verschluckt. Der Arzt steht wütend auf, sieht sich an. Als er gerade das Haus verlassen will, klingelt das Telefon abermals. Herr Doktor, Sie brauchen nicht mehr zu kommen, Herr Doktor. Wir haben ein anderes gefunden. Das kann nur Blondie passieren. Atmosphäre und Leben pur, jede Woche bei 2000. Echten Bomben-Sound hier. Auf dem fahr ich voll ab. Ach, mach doch die Klappe zu. Radio von hier mit der besten Musik. Radio Regenbogen. Ich will ja nicht mal. Come in, Mr. DJ! Ready? Another world, a place where dreams come true, a place to create a mental atmosphere. Cosmic Gate. We'll be right back. Wir haben 0 Uhr 35. Hallo Nachtschwärmer. Ich kann es immer noch nicht glauben. Der Schuhverkäufer hat den Geburtstag seiner Frau vergessen. Übrigens wie jedes Jahr. Genauso an Weihnachten. Das ist auch immer ein Drama. Piggy, verlass den Kerl. Das ist mein Geburtstag. Du weißt doch, was das für dich heißt. Also gut, Peggy, ich hole mir jetzt nur noch ein Monster-Tittenheft und dann bringen wir es hinter uns. Nein, kein Sex, Al. Ich hab's dir aber angeboten und das zählt schon als einmal. Al, ich würde sehr gerne ausgehen. Fein, geh. Mit dir, Holzkopf. Es ist mein Geburtstag, Al, und da möchte ich mal wieder so richtig ausgehen. Oh. Völlig außer Kontrolle. Versuchen Sie nicht, an Ihrem Radio herumzustellen. Oh. It's time. Wir haben die Hits. Haltet euch fest. Oh. DJ Energy. Und da der ja aus der Schweiz kommt, gehen da natürlich viele Grüße in die Schweiz, auch ins Elsass, ganz klar. Darf ich nochmal erinnern, der liebe Charlie präsentiert heute in einer Woche Woody von Aiden in der Diskothek Fun Factory in Aachen. Woody von Aiden, ehemals entsprungen aus Sequential One. 2 Wochen später Mellotracks am 10. Dezember. Und die TVB-Geschichte wird nächstes Jahr nachgeholt. Ganz sicher. L. Das Gewinnspiel von eben. Da ist auch ein L mit dabei. Ich bring's nochmal. Eins sollten wir klarstellen. Das ist eine Männersendung. Gefährlich und wagemutig. L, kommst du nach? Das glaube ich nicht, Tim. Wie heißt die Sendung? Das fabelhaft. Das ist die Frage, wie heißt die Sendung? Eintragen im 8. Gästebuch im Internet unter www.charlie2000.de. Außerdem hat er in dieser Serie auch eine viel nettere Frau. Darf ich mal sagen, Erl, als bei dir, ha? Na, wenigstens hat es keine roten Haare und bettelt nicht um Sex. Nein, ich glaube, rote Haare hat sie nicht.

Zur Verstärkung des Effekts hören Sie außerdem ein leichtes Rauschen. Stark. Yeah. Ein echter Ohrwurm. Where is everybody? More music and more variety. Radio Regenbogen. All hits, all the time. Power Station. Wir haben 1.48 Uhr. Hallo Nachtschwärmer. Nightmares disappear in dreams. Ich grüße alle noch, die noch im Chat sind, im Radio Regenbogen-Chat. Dann grüßen wir natürlich alle, die arbeiten müssen. Stellvertretend grüße ich da immer ins Daimler-Kreislerwerk nach Rastatt. Die haben nämlich immer die Anlage voll an im Betrieb. Und Bosch Bühl. Und natürlich alle anderen auch. Al, grüß die Leute mal da. Ich bin Al Bundy. Und gerade hier bei Charlie. Wo seid ihr, Dumpfbacken? Ja, ja. Ganz neu, DJ Boris. Nightmare heißt der Song. Oh, wir wissen noch, das Internetgewinnspiel machen für diese halbe Stunde. Das letzte, übrigens, wenn einer nachträglich das noch einträgt, ich sehe ja immer die Uhrzeit, ja? Das gilt nicht. Die Frage gilt nur immer in der halben Stunde. So, von der letzten halben Stunde. Also vor einer Stunde war das Internetgewinnspiel. Da hieß ja die Lösung Tool Times, die Heimwerker-Sendung. die größte Heimwerker-Sendung aller Zeiten. Für mich war ja mal der Hammer, wenn die sich treffen würden mit L. Das wär doch der Hammer, ha? L, da wirst du abstinken. Charlie, wenn du weiter so frech bist, dann wird hier gleich der Bandi-Kampfruf erscheinen. Nein, L, jetzt nicht. Bandi! 10, 10, 10, 10, 9, 9, 9, 9, 8, 8, 8, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Jetzt kommt unser nächstes Internet-Gewinnspiel. Hey DJ! Nachschwimmer, das war's dann fast schon wieder. Ich kann ja kurz nochmal zum Schuhverkäufer was schauen. Du Peck, mir ist langweilig. Wollen wir ein bisschen? Was denn, Al? Al, die Kinder sind hier. Na gut, aber merkt ihr, ich hab's dir angeboten. Bis zum Frühling. Ja, das ist er. Der Größte, ja? Al Bundy, Ladies and Gentlemen. Ehemann, Vater, Footballspieler, Stierkämpfer, Segelflieger, Erfinder der 7-Tage-Unterwäsche, ein wirklich kompletter Mann. Ein kompletter Mann, ja. Tschüss, Nachtschwimmer! Und nächsten Freitag gibt's Power, dass es kracht.